Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 17 Minuten unter uns hier im Radio bei 1 Live. Und dann schaltet sich das Fernsehen auch dazu. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, wir starten mit Jörn und Jörn ist 21. Guten Morgen, Jörn. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch, da zu sein. Ja. Über was reden wir beide? Ja, also ich mache eine Ausbildung zum Altenpfleger. Ja. Ich komme jetzt ins zweite Lehrjahr. Und ich bin in der ambulanten Dienste und hatte jetzt meinen zweiten externen Einsatz im Altenheim gehabt. Und am dritten Tag ist mir ein Mensch gestorben. Ist also, dir ein Mensch gestorben? Was heißt das? Ja, also jetzt nicht, dass er mir, wegen einem Unfall oder so. Also ich sollte ihn duschen. Ja. Und auf dem Duschstuhl ist er mir dann, also ist er gestorben. Ja. An wohl Altersschwäche, aber er hatte auch seinen Lebenswillen verloren, der Mann. Wie alt war denn der Mann? 84. Ja. Warst du alleine mit diesem Mann? Nee, es war noch eine examinierte Pflegekraft da gewesen. Mhm. Und es war halt für mich fast komisch gewesen, weil ich habe noch nie so miterlebt, wie ein Mensch stirbt. Mhm. Und ich sag mal so, also ich habe schon gesehen, dass ein Mensch gestorben ist. Also dass ein Mensch im Bett tot lag, ja, wo wir in die Wohnung reingekommen sind. Nur für mich war es halt das erste Mal, dass ich dabei gewesen bin. Wie jemand stirbt. Genau, wie jemand stirbt. Mhm. Und wie ist denn dieser Mann gestorben? Also ja, er ist friedlich eingeschlafen. Er ist friedlich eingeschlafen. Also er saß auf diesem Duschstuhl, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Da schläft man ja nicht friedlich ein. Wie kann man sich das vorstellen? Er war schon in so einem, wie soll ich das erklären? Also er war schon nicht mehr da gewesen. Mhm. Also er war am Anfang, war er noch, mental war er da, körperlich war er auch noch da, aber ja, sein Geist war nicht mehr da gewesen. Und er saß dann auf diesem Duschstuhl. Ja. Und er hatte dann noch geröchelt. Also, ja, wie soll ich das erklären? Er war einfach nicht mehr wirklich da gewesen. Mhm. Ist dann wahrscheinlich in sich zusammengesackt. Ja, auch nicht wirklich. Wie gesagt, er ist wirklich friedlich eingeschlafen. Er saß auch ganz gemütlich auf diesem Duschstuhl. Und ich weiß aus Erzählungen, dass er halt, also ein halbes Jahr vorher hat er seine Frau verloren. Mhm. Und er hat auch immer gesagt, ohne seine Frau wollte er nicht mehr leben. War dir das in dem Moment klar, dass dieser Mensch jetzt in diesen Minuten oder Sekunden, während du dich damit ihm beschäftigst, dass er stirbt? Oder hast du gedacht, das ist ein Schwächeanfall oder sowas? Nee, also ich konnte es mir schon vorstellen. Weil man sagt, also die Anzeichen waren da gewesen. Mhm. Und die Frau, mit der du das zusammen gemacht hast, hat die dir auch gesagt, oh, jetzt wird's ernst? Ja, es wird ernst. Das hat sie mir auch gesagt, also das hat sie mir gesagt, dass ich mich auch darauf vorbereiten muss, falls er sterben soll, also wenn er stirbt. Und Habt ihr denn dann mit dem Mann gemacht? Hat geröchelt und der ist in sich zusammengesackt auf dem Stuhl. Was habt ihr dann mit dem Mann gemacht? Also er saß dann auf dem Stuhl. Also ich bin erstmal raus, ich habe erstmal die Pflegedienstleitung geholt und dass der Arzt informiert wird, weil ich das halt so gelernt habe. Mhm. Und danach, also wo er dann gestorben ist, hatte ich ihn dann so im Arm gehabt, ne? So, ja, das ist schwer zu erklären für mich, weil es für mich selber schwierig ist. Ja, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr ihn wieder zurück ins Bett gelegt? Wir haben ihn danach zurück ins Bett gelegt, ja, weil das ist dann unsere Aufgabe. Also wir haben ihn zurück ins Bett gelegt. Gut, wir müssen dann ja warten, bis der Arzt kommt, dass er dass er feststellt, dass er tot ist. Mhm. Aber wir haben ihn zurück ins Bett gelegt, haben ihn auch abgetrocknet, weil er ja nass war, mhm, haben ihn soweit angezogen, Nur halt Katheter und so weiter haben wir halt drin gelassen, weil wir das halt nicht machen dürfen. Mhm. Und haben ihn zurück ins Bett gelegt, haben ein Gebet gesprochen und dann die Fenster geöffnet, damit die Seele entfliehen kann. Macht man das so? Ist das so Tradition, das Fenster zu öffnen? Genau, das Fenster macht man halt offen, damit halt die Seele, weil wenn die in dem Raum, also wenn die Person stirbt, macht man halt das Fenster offen, damit die Seele den Weg nach draußen finden kann. Mhm. Also entfliehen kann. Wahrscheinlich ein alter Brauch. Ein alter Brauch, ja. Das ist. Wie war denn das jetzt so für dich? Du gehst jetzt in einen Beruf, in dem du wahrscheinlich sehr, sehr, sehr oft Menschen sterben wirst sehen und Tote wirst sehen. Wie hast du das jetzt für dich verarbeitet oder verkraftet? Also ich habe es jetzt, also für mich zweideutig habe ich es für mich festgehalten. Also einmal ein schöner Moment, dass ich da sein konnte, weil die Angehörigen waren auch sehr dankbar, dass jemand da gewesen ist. Mhm. Also schön war es für mich gewesen, dass ich da sein durfte. Und was war schön daran? Dass ich da war für ihn. Ja, dass er nicht alleine war. Verstehe. Dass er nicht alleine friedlich, also ich sag mal, dass er nicht im Bett eingeschlafen ist, ohne dass jemand da gewesen ist, der vielleicht ihm die Hand gehalten hat. Weil ich bin da gewesen, habe ihm die Hand gehalten, ich habe ihn so ein bisschen im Arm genommen. Und ich war da gewesen. Mhm. Und das ist für mich so der dankbare Moment gewesen, dass ich für ihn da gewesen sein durfte. Gibt es auch einen schattigen Moment, wenn du dich daran erinnerst? Ja, der schattige Moment ist einfach nur, dass ich irgendwo Angst habe, dass ich irgendwann, also das ist halt ein Beruf, wo man damit rechnen muss, dass jemand stirbt, aber dass man halt eine Bindung zu den Leuten aufbaut, weil das kommt ja auch, weil ich pflege die Menschen. Ja klar, und das wird natürlich ganz oft passieren. Das werden dir deine älteren Kollegen dir bestätigen. Natürlich baut man als Pfleger Bindungen auf und wenn dann jemand stirbt, das ist natürlich dann genau, und auch davor traurig. Habe ich irgendwo ein bisschen Angst. Ja. Aber das gehört eben auch zu dem Beruf dazu, ja. Ja, genau. Und aber ich habe halt Angst, dass irgendwann die Routine einkehrt, dass mich das irgendwann eiskalt lässt, dass ein Mensch halt stirbt. Mhm. Und wie gesagt, ich bin dankbar. Also ich bin, wie gesagt, aus der ambulanten Pflege und wir kommen halt in die Wohnung rein und wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist er friedlich eingeschlafen. Mhm. Aber halt im Altenheim war das jetzt so gewesen, ich durfte dabei sein. Ja, verstehe. Aber ich finde das schon mal gut, dass du das auch so, dass du auch die positive Seite daran siehst, dass du dem Mann beistehen konntest, dass du seine Hand gehalten hast, dass du ihn in den Arm genommen hast. Und ich finde das auch sehr ehrenwert von dir, wenn du sagst, ich habe Angst, irgendwann abzustumpfen. Das heißt, wenn du da von Anfang an einen wachen Blick drauf hast, wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Vielleicht, hoffe ich mal. Ja, gut, das kann natürlich auch passieren, aber ich hoffe es auch. Denn ich glaube ja, dass vor allen Dingen junge Leute, die in diesen Beruf gehen, die gehen da schon mit Leidenschaft und Idealismus ran. Und das ist eine gute Grundlage für diesen wichtigen Beruf. Ja, Jörn, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute in diesem Job. Ich bedanke mich. Und wahrscheinlich wirst du an diesen Mann dein ganzes Leben zurückdenken. Denn das ist der Erste, der quasi in deinen Armen gestorben ist. Das vergisst man nie. Und wenn du Gedanken von ihm, von dem Mann, von dem Herrn, die sind immer bei mir. Also genau. Ich denke immer an ihn. Ja. Lieber Jörn, viel Glück und alles Gute in deinem Beruf. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit für mich hatten. Sehr gerne, Jörn. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, da rufen wir dich nochmal zurück wegen deiner Anschrift. Ja, ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Tschüss. Und wir machen weiter mit, frage ich meine Regie. Mit Gerhard. Und Gerhard ist 54. Guten Morgen, Gerhard. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Gerhard, um was geht's? Ja, ich wollte eigentlich erzählen, was einem eine gute Familie helfen kann. Also ich hatte im August 2010, also vor 3 Jahren, hatte ich einen dummen Unfall und ich bin im eigenen Haus die Treppe heruntergestürzt, mit dem Kopf voraus und hatte ein Schädelhirntrauma gehabt. Ja. Wurde damals von meiner damaligen Freundin am nächsten Tag erst ein Bett gefunden. Am nächsten Tag erst? Ich habe mich gekümmert. Und Moment. Am nächsten Tag erst gefunden? Ja. Oh. Es ist also nachts passiert. Da lagst du viele Stunden ohne Betreuung. Ohne Betreuung. Also ich war aber irgendwie wieder hochgeklettert, als sie als nächsten Mittag dann gekommen ist, hat sie die Blutflecken gesehen, aber ich lag dann im ersten Stock in meinem Bett. Aber wie ich da hochgekommen bin, keine Ahnung. Ach so, da hast du dich alleine irgendwie hochgeschleppt. Ja, ja. Mhm. Okay, erzähl mal weiter. Ja, also dann hatte ich, wie gesagt, Schädelhirntrauma, war dann auch in verschiedenen Kliniken und letztendlich bin ich dann in der Psychiatrie gelandet. Warum? Weil ich geistig in dem Moment vollkommen weggetreten war. Ich habe nur noch meinen Bruder erkannt. Aha. Und auch sonst meine Kollegen, die mich besucht hatten, auch meine Freunde. Ich habe niemanden mehr gekannt. Und wie lange hielt es an, dass du niemanden erkannt hast? Also letztendlich weiß ich erst wieder seit Dezember so einigermaßen, was gelaufen ist. Und da war ich dann aber in der geschlossenen Abteilung. Das heißt, zwei Jahre ungefähr war Blackout? Nee. Es war passiert im August 2010. Ach so. Und gedanklich war ich dann im Dezember 2010. Ach so, okay, das musst du natürlich genau erklären. Dann versteht man das. Okay, verstehe. Und dann war ich aber in der geschlossenen Abteilung. Mhm. Und die haben mich total abgestuft. Die haben gesagt, der ist nicht mehr zu holen. Der muss in ein Pflegeheim. Ach du je. Ja. Und die haben auch verboten, Reha machen zu können. Ja. Selbst mein Bruder hat versucht, die Kosten selbst zu übernehmen. Mhm. Und sie haben gesagt, keine Überweisung mehr. Das hat keinen Sinn. Das ist ja hart. War dir währenddessen die Dramatik bewusst? Nein. Das weiß ich erst im Nachhinein. Achso, kannst du dich denn an die Situation erinnern in der Psychiatrie? Wie gesagt, ab Dezember ja. Aber vorher auch nicht mal eine Erinnerung, wie das da war, ob du Angst gehabt hast, wer damit dir. Nein, Großteil ist weg. Die haben dich abgeschrieben. Die haben mich vollkommen abgeschrieben. Du wärst dann ein psychiatrischer Pflegefall geworden, quasi. Genau, also ähnlich wie es im Moment einem Menschen von Bayern passiert. Da ist ja auch in der geschlossenen Abteilung. Du sprichst von dem Mann, der da... Wo die Frau bei der Hypovereinsbank gearbeitet hat und das Geld in die Schweiz geschoben hat. Okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. nee, müssen wir nicht. Wie war das denn dann in diesem Dezember 2010, als deine Erinnerung wiederkam? Ja gut, das war schlimm für mich. Also da habe ich wirklich Schockmomente gehabt, weil ich wollte unbedingt mit meinem Bruder, der hat mich ja andauernd besucht, wobei der wohnt in Koblenz, musste also jedes Mal in die Pfalz kommen, ich wohne ja in der Pfalz. Hm. Und aber ich wollte immer mitgehen, aber das ging ja nicht, weil ich in der geschlossenen Abteilung war. Ja. Kam denn die Erinnerung quasi von heute auf morgen wieder? So langsam. Ich vermute aber auch, dass ich mit Medikamenten nochmal nach unten gedrückt wurde. Hm. Vermute ich mal einfach. Aber irgendwann muss da der Moment gekommen sein, wo dir deine Situation klar war und dir klar war, wer du bist. Ja. Und da warst du noch in der Psychiatrie. War ich in der Psychiatrie. So, wie ging das dann weiter? Dann haben sie mich, also Gott sei Dank, mein Bruder dann ins richtige Pflegeheim genommen. Das war dann in Sassig, das ist in der Nähe von, also in der Eifel oben, weil es in der Nähe von ihm war dann bei Koblenz. Mhm. Jo, und da durfte ich am zweiten Tag alleine spazieren gehen. Mhm. Ich durfte mein Handy mitnehmen. In der geschlossenen Abteilung durfte ich kein Handy. Und durfte am zweiten Tag alleine spazieren gehen. Was ein großes Erlebnis wahrscheinlich war. Ja, das war toll. Ja. Und die haben dann nach einem Vierteljahr gesagt, der ist wohl wieder gedanklich da. Ja. Der darf noch eine Reha machen. Ja. Allerdings war dann mein Bruder, der ist 19 Jahre älter, und der war mein gesetzlicher Betreuer geworden. Mhm. Gott sei Dank, obwohl das ja nicht vorher unterschrieben war von mir. Mhm. Und aus dem Moment würde ich jetzt auch gleich allen Leuten, die da eine Sendung sehen, sagen, egal was passieren kann, man soll unbedingt eine Vorsorgevollmacht machen. Unbedingt, sage ich ja auch immer wieder. Patientenverfügung plus Vorsorgevollmacht, genau. auch für ganz junge Leute. Also junge Leute. Ja. Das kann ja jeden treffen und dann ist es wichtig. Passiert sowas. Und Gott sei Dank hat mein Bruder sehr viele Leute gekannt und hat mich dann als gesetzlicher Betreuer dann bekommen. Mhm. Und letztendlich nach der Reha dann, das war so gegen Mai, war das zu Ende. Und dann habe ich noch ein Jahr bei meinem Bruder in Koblenz gewohnt. Sag mal, wenn deine Familie nicht gewesen wäre, dein Bruder nicht gewesen wäre, hätte man ein so waches Auge auf dich geworfen in dieser Psychiatrie? Ganz sicher nicht. Das heißt, wenn da keiner so sich um dich gekümmert hätte, hätte es sein können, dass du da verdämmert wärst? Da wäre ich immer noch in der geschlossenen. Wer hat denn überhaupt zum ersten Mal dann, wer ist denn wach geworden und hat gesagt, Mensch, mit ihm geht's doch bergauf? Ja gut, mein Bruder hat halt immer um mich gekämpft. Und der hat mit dir wahrscheinlich auch geredet? Ja. Und hat irgendwann gemerkt, Mensch, der so ganz weggetreten ist der noch gar nicht. Irgendwas ist mit dem los. Ne? Ja. Den kann man kitzeln. Genau. Ja. Und dann hat er mich auch in das richtige Pflegeheim gebracht. Das war dein Glück dann. Und die haben dann wirklich intensiv um mich gekümmert. Ich durfte auch so basteln und solches malen, solche Sachen machen. Und da bin ich also auch gedanklich wieder vollkommen zurückgekommen. Also die Langzeiterinnerung, die ist alles wieder da. Und du bist heute richtig fit wieder? Ich bin, ja, einigermaßen. Ich meine, ich bin im Moment zeitlich beendet. Ich könnte auch nicht arbeiten, meinen Job, den ich gemacht habe. Das würde im Moment nicht klappen. Ich lege mich mittags ein, zwei Stunden schlafen. Gut, aber also im Verhältnis zu dem, wie es dir da vorher erging, geht es dir heute blendend? Ja, geht mir blendend. So kann man sagen. Gibt es die Freundin noch? Die gibt es leider nicht mehr. Die hat sich lange um mich gekümmert. Ja. Und hat dann aber ja quasi meine Erkrankung nicht verkraftet. Ja. Aber ich bin ja nicht böse. Ja. Ohne die würde ich nicht mehr leben. Stimmt. Das heißt, du hast zwei Engel gehabt. Deine Freundin und deinen Bruder. Ja. Die beiden haben dich wieder ins Leben zurückgeholt oder im Leben gehalten, so kann man sagen. Ja. Ne? Und dann habe ich noch ein Jahr bei meinem Bruder, beziehungsweise auch die Schwägerin dabei, die haben sich dann intensiv um mich gekümmert. Also dem bin ich unheimlich dankbar. Das glaube ich. Das hat die Verbindung zu deinem Bruder wahrscheinlich noch mehr verfestigt, als es ohnehin schon so war. Es war früher nicht so. Der ist 19 Jahre älter. Ah ja. Dadurch haben wir uns nur an den runden Geburtstagen gesehen oder später dann auch, als den Eltern in die ins Altersheim mussten, da haben wir uns intensiv um die Eltern gekümmert. Aber oft haben wir uns sonst nicht, ne? Weil also, da war er voll für mich da. Also eine tolle Geschichte, Gerhard. Vielen, vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast. Ja. Und alles Gute weiterhin wünsche ich dir. Also ich denke, vielleicht pusht es auch manche Familienmitglieder in Deutschland auf, dass er auch manchmal wirklich um seine Familie kümmern muss. Genau. Ne? Vielen, vielen Dank. Ja. Lieber Gerhard, alles Gute. Ja, danke, tschüss. Dass ich anrufen durfte. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.17 Uhr und ich sehe hier auf meinem Monitor den Vorspann laufen vom WDR-Fernsehen. Das heißt, es kann sich jetzt nur noch um einige Sekunden handeln und dann geht es weiter. Und ich frage meine Regie schon mal, mit wem ich dann weitermache. Mit der Annemarie gleich. So, meine Lieben, 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Fernsehzuschauer und Asche auf unser Haupt. Ich hatte gestern gesagt, dass wir 15 Minuten später sind, nun sind wir 17 Minuten später geworden. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Es gab heute im Abendprogramm des WDR Fernsehen einige Besonderheiten und dadurch zieht sich dann oder verschiebt sich das ganze Programm dann bis in die Nacht hinein. Aber schön, dass ihr da seid und dass ihr auf uns gewartet habt. Wir haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen mit einer freien Themennacht, wie immer am Dienstag. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050. Und es geht jetzt weiter mit der Annemarie und die Annemarie ist 62. Guten Morgen, Annemarie. Guten Morgen, Domian. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ich wollte eigentlich nochmal Bezug nehmen auf gestern, da hatte ich mich gemeldet, zu der Michaela hieße, glaube ich, und Klaus. Ah, Michaela war die Dame, die einen schwerkranken Mann hat, seit 3 Jahren keinen Sex mehr hat und jetzt überlegt, ob sie vielleicht eventuell sich auf eine Affäre einlassen sollte, ob das moralisch vertretbar ist, weil sie eine große sexuelle doch Sehnsucht hat. Und da haben wir darüber diskutiert. Ja, kann ich gut verstehen. Weil ich bin in einer ähnlichen Lage und zwar ist das eigentlich umgekehrt. Ich habe einen Freund, der hat eine schwerkranke Frau zu Hause und suchte auch so etwas wie die Michaela. Das heißt, es geht vielleicht auch gar nicht mal unbedingt um den Sex, sondern einfach um Nähe, um körperliche Nähe und so weiter. Mhm. Und so haben wir uns gefunden übers Internet. Er hat auch von Anfang an sofort geschrieben, dass er eben die kranke Frau zu Hause hat und so weiter. Also und gleich reinen Wein eingeschenkt und die Wahrheit gesagt. Ja, genau. Mhm. Wir haben dann circa 4 Monate geschrieben und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt wollen wir uns wenigstens mal sehen. Wir wollen uns wenigstens mal kennenlernen. Mhm. Dahin hatten wir so ja, so eine, naja, eine freundschaftliche. Das war so, wir haben immer mal geschrieben und mal gehorcht. Mhm. Dann haben wir uns einmal getroffen und ja, und dann haben wir gesagt, gut, das war jetzt einmal zu viel. Mhm. Wir hätten es lassen sollen. Das heißt, es hat gefunkt gleich. Ja, es hat mächtig gefunkt. Ja. Wie lange läuft dieser Kontakt jetzt? 7 Jahre. 7 Jahre schon? Und die Frau von deinem Freund lebt nach wie vor? Die lebt nach wie vor, und ist, ja. Und ist schwer erkrankt? Ist schwer erkrankt, ja. Ja, was für eine Erkrankung hat sie? So eine schwere Behinderung. Sie ist schon 15 Jahre schwer erkrankt, ne? Was für eine Erkrankung ist das? Ja, das ist Arthrose. Dann hatte sie einen Unfall und das Bein ist, weiß ich nicht, geschraubt und was auch immer worden. Mhm. Und hat auch eine Weile irgendwie im Koma gelegen. Sie wurde wohl verkehrt behandelt oder... Das heißt, Sexualität war, an Sexualität war und ist zwischen den beiden überhaupt nicht dran zu denken. Das war vorher schon nicht. Das war eigentlich, war es irgendwann meine Zweckehe und ja, auf wirklich auf freundschaftlicher Basis. Mhm. Der Punkt daran war, es wäre ja alles irgendwo okay gewesen, aber am Anfang bestand sie einfach darauf, er ist mit ihr verheiratet und somit gehört er ihr. Mhm. Nein? Also, darüber haben wir gestern ja auch gesprochen. Genau. Regelt man das offen, also mit dem kranken Menschen, sagt man hier, pass auf, ich kann das nicht, gib mir ein wenig Freiheit, oder macht man das heimlich? Das heißt, weil sie die Freiheit nicht gegeben hat, in eurem Fall, macht dein Freund das heimlich mit dir? Nein. Nein. Also wir sind eigentlich schon, sie weiß es ziemlich von Anfang an. Mhm, mh. Das heißt, wir haben uns im September einmal getroffen, seit Februar wusste sie es dann. Und wie geht's ihr damit da fingen dann zu Hause die Kämpfe an, ne? Aha. Weil sie meinte eben, er gehört ihr und so weiter. Aha. Und er sagte, also es fehlt ja eben halt so manches in der Ehe, was ihm einfach fehlt. Aha. Und dass er das irgendwo auch braucht. Ja. So alt ist er dann noch nicht, dass er dann ganz drauf verzichten möchte. Und hat ihr aber versprochen, allein durch die Ehe schon, er bleibt bei ihr und sie muss nicht ins Heim oder irgendetwas, sondern... Er macht die Pflege zu Hause und ist für sie da. Ist denn diese Beziehung zwischen den beiden eigentlich gut? Freundschaftlich, würde ich sagen. Also mittlerweile jetzt wieder freundschaftlich. Also wieder besser? Ja. Ja. Also wie lange hat die Frau denn gebraucht, bis sie sich damit arrangiert hat? Ja, eigentlich bis 2010. Das heißt, auch schon eher hatte ich einen Rappel. Weil ich kam mir so langsam vor wie ein Möbelstück, was einmal in der Woche rausgeholt wurde und ansonsten war ich gut verstaut, nein. Also wie viele Jahre hat sie gebraucht dafür? 4. 4 Jahre. Mhm. Ja, nein, kann man nicht so sagen. Also ein bisschen eher schon, wenn auch mehr widerwillig da. Diese richtige Akzeptanz, die war eben erst nach 2010. Mhm. Und du kamst dir vor wie ein Möbelstück, sagst du. Jetzt kommst du dir nicht mehr so vor? Nein, unser Verhältnis hat sich geändert. Inwiefern? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich bin 2010 und auch vorher schon bin ich sozusagen fremdgegangen. Mhm. Weil, ja, ich hatte die Zeit einfach und wie gesagt, mir fehlte irgendwo die Anerkennung als solches, sondern immer nur mal so rausgeholt und wieder weggestellt, weil die Frau Nummer 1 war eben halt seine Frau, ne? Aber darauf hattest du dich doch eingelassen am Anfang. Ja. Eigentlich schon. Ja, weil am Anfang hieß es natürlich, sie ist sehr schwer krank und es geht ihr gar nicht gut. Wer weiß, wie lange das geht und naja. Und wie oft wurdest du denn rausgeholt? Mal salopp gefragt. Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Und dann ging es immer um Sex? Jein, nicht unbedingt. Es ging eigentlich hauptsächlich so um diese körperliche Nähe, ne? Ja. So, was ist denn dann 2010 geschehen, dass es nun heute besser ist? Da haben wir uns getrennt, beziehungsweise er hat sich von mir getrennt, nachdem er dahinter gekommen ist, dass ich eben dann noch andere Männer hatte. Mhm. Und wobei ich von Anfang an immer gesagt habe, das ist eigentlich so eine Warteposition, die ich ausfülle, ne? Mhm. Ich werde ja auch nicht jünger dadurch. Mhm. Naja, auf jeden Fall waren wir dann ein Dreivierteljahr getrennt, wo sich bei uns beiden eigentlich viel getan hat. Bei ihm ganz viel. Er hat sehr viel daran gearbeitet. Er hat gesprochen mit anderen, unter anderem auch mit seiner Frau. Und ja, er hat das wirklich aufgearbeitet und hat es zumindest verstanden, warum ich das gemacht habe. Und du, was ist bei dir passiert in der Zeit? Naja, ich habe ihn vermisst, ne? Ich habe unsere Zusammenkünfte vermisst. Ich wollte nur halt immer auch mal wahrgenommen werden. So, und dann seid ihr wieder zusammengekommen und seitdem bist du ihm treu? Ja. Ja. Und die Stimmung bei ihm und zwischen ihm und seiner Frau ist jetzt auch entspannt? Ja. Kann man so sagen? Ja. Hast du die Frau mal kennengelernt? Nein, da weigert sie sich. Ja gut, das ist ja auch alles schwierig. Es ist ja auch alles nicht einfach. Ich denke, das ist auch nicht das Verkehrteste, weil so hat es nicht unbedingt ein Gesicht, sagen wir mal. Ne? Genau, okay, ganz wir genau. Wir kennen uns beide vom Bild her, aber nicht persönlich. Übernachtet er bei dir auch schon mal? Ja, soweit sind wir mittlerweile. Weil das ist für die Frau dann ja wahrscheinlich auch sehr schmerzlich. Ich weiß nicht, ob es das noch ist. Wie gesagt, es hat sich sehr gewandelt. Sie hat das akzeptiert, sie hat gesagt, gut, wenn er wieder mit mir anfängt und keine Angst hat, dass ich das wieder mache, muss er das eben halt wissen. Und denke mal, oder wie ich so rausgehört habe, haben die viel miteinander gesprochen. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass sie jetzt wirklich verstanden hat, dass er bei ihr bleibt. Und ja, sie weiß jetzt, dass ich sozusagen seine Nummer eins bin, aber er sie nicht verlässt. Und ich das ja auch nicht verlange. Ich setze ihn da nicht unter Druck oder so weiter. Ich akzeptiere den Zustand auch. Ja, aber sie weiß, dass du die Nummer eins bist. Ja. Das ist so. Ja. Und du akzeptierst... Und sie weiß auch, wie schwer krank sie ist. Und insofern ist sie eigentlich auch ganz froh, dass er dann jemanden hat. Ja, und für dich ist auch ganz sonnenklar, du beanspruchst ihn nicht vollkommen... Nein. Sondern du akzeptierst das so, wie es ist, dass er dann auch wieder zurück zu seiner Frau geht, zu der kranken Frau. Ja, weil inzwischen ist es so, ja, wie gesagt, er hat viel daran gearbeitet, auch so, dass er schon mal über Nacht da bleiben kann. Wir haben es auch schon mal 2 Tage gehabt und wir haben es dies Jahr tatsächlich auch so vor, dass wir wohl noch mal so 3 Tage wegfahren können. Das regelt sie dann. Also, das ist ein ungewöhnliches Konstrukt, aber es geht offensichtlich. Ja. Und das war eine Rückmeldung, das heißt, du hast ein gewisses Verständnis dafür, was gestern Michaela erzählt hat für die Situation. Und ich glaube, es gibt sicher ganz, ganz viele Menschen, die ähnlich sich mit den Tatsachen arrangieren, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Und es gibt nicht nur immer den ganz geraden Weg. Manchmal ist ein krummer Weg auch der richtige Weg. Ja, es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Genau, das sehe ich ganz genauso. Ja. Und wenn das jetzt für euch alle so der Status quo so in Ordnung ist, dann ist das der richtige Weg für euch und das ist auch zu akzeptieren. Ja, und ich denke, da sollte Michaela einfach am Ball bleiben und immer wieder mit ihrem Mann sprechen und so weiter und ihm klar machen, dass sie eben halt, dass sie ihn liebt, aber eben auch noch ihre Bedürfnisse hat. Ne? Genau, genau. Liebe Annemarie, ich danke dir für deinen Anruf und dass du uns ein bisschen aus deinem Leben und deinen Erfahrungen erzählt hast. Gerne. Alles Gute. Danke. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ja, tschüss. Die Annemarie. Und hier ist Alexander und Alexander ist 23. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Domian. Hallo, Alexander. Weswegen rufst du an? Ich rufe an. Und zwar geht es darum, ich bin jetzt 23. Ja. Und ja, wo ich sag mal, 14, 15 war, fing es an, ja, wie gesagt, ich habe mit 12 angefangen zu rauchen, ganz normal, und Eltern haben geraucht, ich rauche jetzt immer noch, und wo ich 14, 15 war, ja, wie das so halt in der Clique ist, da probiert man einige Sachen aus, ja, Marihuana geraucht, das war auch noch harmlos, wie gesagt, mal so am Wochenende oder wenn man mal weggeht oder so, naja, das hat sich alles so hochgeschaukelt, bis, ja, vom Marihuana hin, dann ging es so am Vitamin, sprich PEP, dann wurde es Ecstasy. Naja, und natürlich, klar, wenn man... Also es wurde immer härter. Genau, wurde immer härter. Und das, der Luxus war natürlich Kokain, aber das sag ich mal, das konnten wir uns eh nicht leisten. Das war so eine Nobelsache, ne? Und naja, hatte auch Spaß und alles dran. Und wie gesagt, Gruppenzwang natürlich war auch da. Ja, und dann waren wir einen Freitag weg in der Disco in Herford. Ja. Und ja, hatten Freitag angefangen, Party zu machen. Ging rein in den Samstag und gleich in den Sonntag noch mit rein, ohne zu schlafen. Ja, und ich natürlich total drauf, hin und her. Und ja, bin dann das war Montagmorgen schon. Montagmorgen zum Kollegen haben wir gesagt, so, jetzt ist Ende, jetzt rauchen wir uns noch ein und dann gehen wir schlafen. Und während des Wochenendes hattest du allerlei Pilchen geschluckt, oder was? Neben Alkohol, ich trinke nur Bier so, normal. Ja, ja. Neben Bier, ich sag jetzt mal so grob, ich habe Wasserpfeife geraucht, aber ich will das jetzt mal so veräußern, 3 Joints, 3 Pillen Ecstasy und bestimmt 5 Gramm Amphetamine. Wow, ne? Das ist natürlich schon eine ganze Menge Stoff. Genau, übers Wochenende verteilt und das ohne Schlaf. So, ja? Und was war jetzt am Montag? Genau, und am Montag, wie gesagt, zum Kollegen und wir sagten, ja, jetzt ist aber gut, wir müssen noch was essen, weil wir haben Amphetamine reizt natürlich auch den Magen und man isst nichts mehr. Mhm. Naja, und dann wollen wir uns schlafen legen, haben gesagt, komm, jetzt rauchen wir uns noch ein und dann gehen wir pennen. Ja, ich lege mich hin. Auf einmal kriege ich einen Riesenschmerz in der Brust und ich habe gedacht, ich sterbe gleich. Mein Kollege belächelt das und denkt, was hast du denn jetzt? Und naja, habe ich gedacht, jetzt habe ich irgend so einen Film oder so. Mhm. Naja, und dann Schmerz in der Brust wie so ein Herzinfarkt und so. Ich meinen Vater angerufen, ich sag, Papa, weil er hatte schon einen Herzinfarkt, hat auch einen Bypass und alles. Mhm. Ich sag, wie sieht denn das aus, wie ist ein Herzinfarkt? Er sagt so, was ist denn los? Ich sag, ich habe totale Schmerzen in der Brust, kriege keine Luftkrämpfe, hin und her. Er sagt, ja, leg dich erstmal schlafen und so, und dann wird schon alles gut. Hab ihm natürlich nichts davon erzählt, was wir gemacht haben. Ne? Also das war natürlich eine Folge von dem extremen Drogenkonsum, den ja, du ja, genau, hattest. Bist du ins Krankenhaus gegangen? Ich habe dann gewartet. Es war ja morgens, ich schätze mal so 4 Uhr morgens war das. Hab dann trotzdem nicht geschlafen, konnte ich ja nicht unter den Schmerzen. Mhm. Und hab gewartet, es müsste so 11, 12 Uhr mittags gewesen sein. Da ist von meinem Kumpel und meine Mutter sind befreundet gewesen. Oder sind noch befreundet. Dann kam meine Mutter dahin und sagte, was ist los? Sie hat mich gar nicht wiedererkannt. Mhm. Und sie hat gedacht, ich wäre jetzt, ich will mal jetzt so sagen, hängen geblieben, ne? Weil ich total hebelig war und total vor Schmerz. Ich sag, Mama, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich sag, ich sterbe jetzt gleich. Mir war so klar, ich sterbe jetzt. Ja. Okay, ja, mach's nicht so spannend. Du warst im Krankenhaus. Ja, genau, ich war im Krankenhaus. Was haben die gesagt? Blut abgenommen, sagen, du hast nichts. Du hast nichts? Ich hab nichts. Mhm. Ich denk, hä? Ja, Blutanalyse ergab, wie gesagt, die ganzen Stoffe und das Amphetamin war gestreckt mit, ja, mein Vater hat so bezeichnet, ich hab's ja nicht gekriegt, da war ich auch noch unter 18, er sagte Rattengift. Woher weiß er das? Das hat die Ärztin zu ihm gesagt. Woher weiß die das? Die Blutanalyse, weil wenn man einen Herzinfarkt hat, wovon die ja ausgegangen sind, haben die das Blut analysiert und nachgeschaut, ja. Aber die sehen, die können doch im Blut nicht sehen, ob in dem Ecstasy-Pillchen Rattengift war. Mein Vater hat das so bezeichnet, Rattengift, es Rattengift war, aber es war auf jeden Fall nichts Reines. Genau. Das ist natürlich wirklich die ganz große Gefahr. Wir wissen ja alle, in welchen komischen Kellerküchen dieses Zeug in Polen oder ich weiß nicht, irgendwo hergestellt wird. Und wir wissen alle nicht, was die da für einen Mist rein mischen. Genau. Und die Leute konsumieren es dann. Mit der großen Gefahr, dass sie Psychosen unter Umständen bekommen oder irgendwelche anderen seelischen, psychischen Störungen oder auch körperliche Störungen kriegen. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder einigermaßen fit warst? Dann haben sie mich schlafen gelegt, haben sie mir irgend so ein Zeug gespritzt. Mhm. Danach war ich sofort am Schlafen. Ich glaube, 16 Stunden oder so durchgeschlafen. Mhm. Und dann war auch erstmal alles gut. Ja. Und jetzt kommt die eigentliche Sache, warum ich anrufe. Der Arzt hat ja gesagt, ich habe nichts und so. Mhm. Naja, und jetzt bin ich 23 und habe seit diesem Vorfall immer wieder Schmerzen in der Brust. Nicht so wie damals, aber immer so tü à tü. Mhm. Und Kurzatmigkeit. Jetzt bin ich natürlich nervös, weil ich natürlich mit Domian spreche und bin Schnappatmungen kriege ich. Bin nervös, mein Herz klopft ohne Ende und habe immer Symptome. Das kann natürlich auch in der Tat sein, dass das eine Nachwirkung von irgendeiner chemischen Substanz ist, die man in diesen Giftküchen der Droge beigemischt hat. Mhm. Deswegen kann man ja wirklich nur warnen und warnen, die Leute machen es ja nicht, aber man muss warnen, das Zeug nicht zu nehmen. Ja. Nicht aus irgendwelchen, wenn man hier den moralischen Finger hochhält, sondern wirklich aus Angst, dass man die eigene Gesundheit kaputt macht. Ja, ich wünsche mir auch, ich hätte das nie gemacht. Ja. Und ist es denn jetzt so, dass du seitdem nichts mehr nimmst? Überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe den Kontakt zu allen abgebrochen. Ich bin auch umgezogen, bin jetzt verheiratet, stehe im Beruf. Also ich bin angehender Berufskraftfahrer, meine Frau ist angehende Altenpflegerin. Und wie gesagt, habe keinen Kontakt mehr zu denen. Und wie gesagt, was ich mache, ich trinke mal so einen Pilz oder so, ne? Gar keine Frage. Aber ich würde das aber, Alexander, trotzdem mal prüfen lassen, mal checken lassen, ob man das irgendwie, ob man den Zusammenhang herstellen kann, rekonstruieren kann und was man eventuell doch dagegen tun könnte. Ja, was ich ja immer mache, ich gehe einmal im Jahr nach, also ich wohne in Herford, ich gehe mal nach Gütersloh zum Kardiologen, weil ich ja immer, ich bin der 100% festen Überzeugung, dass ich Herzrhythmusstörungen habe, zum Beispiel. Gut, aber das sagt der Kardiologe sagt dir, dass es nicht so ist. Genau, er sagt, du hast nichts. Ja, vielleicht ist so, das auch eine aber ich kann das nicht überwinden, um mir selber zu sagen, Alex, du bist gesund. Insofern ist es vielleicht wirklich dann auch irgendwie ein seelisch bedingtes Ding. Ich werde dir jetzt gleich mal meine Psychologin geben. Ja, gerne. Vielleicht kann sie dir noch ein paar Tipps geben, wie du das noch genauer rauskriegen kannst, wo die Ursachen da liegen und wie du die vor allen Dingen bekämpfen kannst, denn das ist ja auch lästig für dich. Das ist sehr lästig, ja, auf jeden Fall. Ja, verstehe. Allein, dass ich jetzt hier so nachts wach bin, normal, ich muss jetzt morgens immer aufstehen, so um 6, viel Schlaf habe ich da ja auch nicht, ne? Nee, das kann man so und sagen. Okay, klar, ich bin heute ein bisschen länger wegen Domian, natürlich, aber ich bleibe normal immer bis 1 Uhr wach. Ne? Und dann fange ich an, mit mir, ja, rum nervös zu werden und brauche eine Zeit, um einzuschlafen. Ja. Mein Lieber, du legst bitte auf und Sabine ruft dich an und sie überlegt mal, was sie dir da für Tipps noch geben kann. Ja, super. Okay, alles Gute, Alexander. Ja, einen schönen Nacht tschüss. Noch, ne? Danke, ciao. Tschüss, ciao. Wir haben 1.37 Uhr, 36 und morgen ist Themennacht. Das Thema möchte ich euch gerne sagen. Das Thema morgen heißt Schockmomente. Ich möchte gerne mit euch über dramatische Dinge sprechen, die ihr erlebt habt, also wirklich dramatische Dinge, die ihr erlebt habt oder die ihr vielleicht erfahren habt. Also vielleicht wart ihr mal Opfer eines Verbrechens oder ihr hattet einen schweren Unfall oder man hat euch eine sehr schlimme Nachricht mitgeteilt und habt deshalb einen Schockmoment erfahren. Gibt es solche Momente in eurem Leben, von denen ihr sagt, das war so heftig, so krass, so dramatisch? Diese Sekunden oder Minuten, die werde ich nie vergessen und die werde ich mein ganzes Leben lang klar in Erinnerung haben. Wenn ihr mir gerne über diese Momente was erzählen wollt, dann meldet euch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind wie immer die Leitungen für euch geschaltet. Schockmomente, was hat euch in eurem Leben so geschockt, dass ihr sagt, dass vergesse ich niemals. Unser Thema morgen, Schockmomente. Heute ist das Thema offen, wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und ich begrüße sehr herzlich die Helga. Und Helga ist 61. Guten Morgen, Helga. Hallo? Ja, sehr schönen guten... Hallo, Helga. Du. Sehr schönen guten Morgen, Domina. Ich rufe an, weil ich nicht so flüssig reden kann. Ah, ich höre schon. Du hast Probleme mit dem Stottern. Ja, und das als Kindheit. Ja. Und als ich das merkte, brach eine Welt zusammen. Ich frage dich mal ein paar Sachen, wo du vielleicht ein bisschen kürzer antworten musst, dann fällt es dir nicht so schwer. Wie alt warst du, als es losging mit dem Stottern? Ja, als ich das gemerkt habe, war ich 10. Alles, was unter 10 ist, es weiß ich nicht mehr. Ah. Und hast du denn, du bist heute 61, hast du dein ganzes Leben gestottert? Ja. Und so krass, dass ich für einen halben Tag ein Wort rausbrachte. Ah, so schlimm war es manchmal. Ja. Und durch einigen Therapien wurde es vielleicht besser, aber alles nicht so, wie ich das haben wollte. Ja. Bist du deshalb frage ich, ob du da einen guten Tipp hast. Ja, also da werden wir uns gleich wirklich mal sehr, sehr kundig machen, denn ich habe schon einige Male mit Leuten hier gesprochen, die große Probleme mit dem Stottern hatten. Und ich erinnere mich an einen Anrufer, der so ähnlich gesprochen hat wie du. Das war ein junger Mann und da sagte der damals zu mir, ich gehe jetzt in eine Therapie, ich meine, das war irgendwo in Holland, also irgendwo hier im Grenzgebiet Nordrhein-Westfalen-Holland, ich weiß es nicht mehr genau, wollte er in eine Therapie gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, geh bitte dahin und melde dich irgendwann, wenn du zurückkommst. Und ich meine, es waren so ungefähr 2 Monate. Da war er wieder am Telefon und der junge Mann hat fast flüssig gesprochen. Der hat eine bestimmte Atemtherapie, eine ganz besonders ausgeklügelte Atemtherapie gemacht und er hatte das Stottern fast überwunden. Du hast aber auch schon Therapien gemacht. Ja, mit der Atemtherapie durch Holland, das habe ich hier, diese Papiere. Aber einige sagen, das wäre gut, die anderen sagen, das wäre nicht gut. Und meine Krankenkasse von Pinneberg, von Pinneberg, von Raum Hamburg, die wollen das da nicht übernehmen. Nicht übernehmen. Bist du verheiratet, Helga? Ja, so mein Mann habe ich auf einer dramatischen Art erlebt. Ich konnte ja nicht reden. Ja. Und nur mit Händen und Füßen. Mhm. Ja, hinterher war das der einzige Mann, der mich so gehen genommen hat, wie ich war. Ach so, der hat dich so akzeptiert. Ein alter Seemann von früher. Alfred heißt der. Der Alfred, ein alter Seemann. Der Alfred, der alte Seemann. Seemann, ja. Sag mal, Helga, ich möchte nochmal zurückgehen. Du sagst, ab dem 10. Lebensjahr. Ja. Lass mich fragen. Wenn du ganz, ganz, ganz, ganz intensiv dich konzentrierst, was ist damals passiert, als du 10 warst? Weiß ich ja nicht. Ich kriegte immer früher sehr viel Prügel an den Kopf. Und alles, was drunter 10 Jahre alt war, weiß ich alles nicht mehr. Ich habe die Vermutung, dass man dir was Schlimmes, irgendeine schlimme Gewalttat angetan hat. Und dass der Körper und deine Seele deshalb so darauf reagiert hat und du das nun leider dein ganzes Leben mit dir herumgetragen hast. Mhm, warst du auch mal berufstätig? Ja, so 25 Jahre Hotelbranche. Jeder Arbeitgeber hat mich nicht wegen Diebstahl oder wegen Unpünktlichkeit entlassen, nur weil ich da gestottert hast. Ohrfeigen verteilt habe. Ja. Ich musste ja mich auch wehren. Ach so, weil die dich gehänselt haben. Ja, und mit Hände und Füßen konnte ich es nur nicht mit den Mund. Ne? Ich verstehe. Ja, gucken Sie. Das heißt, Helga, ich ahne mal, dass du ein sehr schweres Leben hattest. Ja, doch, das bewahrt schon Tragen. Wenn Sie mal eine Sendung machen sollten, mit Menschen, die ähnliche Erfahrung haben, das wäre schon schön, wenn sie mich da mal da... Da laden wir dich nochmal zu ein. Ja, wie kriegt ihr denn meine Adresse raus? Ja, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes, Helga. Ja. Also, das geht jetzt folgendermaßen. Du wirst gleich, wenn wir hier fertig sind mit Sprechen, legst du auf und dann wartest du ab, bis du wieder von uns, das heißt von meiner Psychologin, angerufen wirst. Und dann machen wir die Beratung, wo Therapie und wie man das macht mit Kasse und Zahlen und so, das machen wir dann im Hintergrund. Ja, könnte ich Sie kurz noch unterbrechen? Gerne. Könnte ich meine ganzen Brüder von Nordrhein-Westfalen grüßen, einen Peter Winter und eine Sabine. Gut, das ist jetzt schon passiert. Das Gut. sei herzlich rübergekommen. Gut. Helga, weißt du, was ich dir aber gerne noch sagen möchte? Ja, ja. Ich finde dich eine total mutige Frau. Ja, ja, so. Mutig war ich schon. Super. Immer Augen zu und. Augen zu durch. Durch da. Ja, denn das, wenn man stottert und dann den Mut hat, in einer solchen Fernseh- oder Radiosendung anzurufen, wo Hunderttausende zuhören, das ist schon eine ganz tolle Leistung. Ja, ja. Also da bist du schon. Ja, so ab und zu gucke ich nachts an Bett die Sendung. Ja. Und wenn ich hell wach bin im Wohnzimmer. Verstehe. Und eure Sendung verfolge ich schon seit Jahren. Seit Jahren. Ja. Liebe Helga, das ehrt uns sehr, das freut mich sehr. Gut. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns zurückgerufen und die konkrete Beratung dann, wie, wo, was, wann und wie, das gibt's im Hintergrund, okay? Ja, meinen Sie denn, ob ich Sie mal irgendwann mal live erleben kann? Das weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwo einen Auftritt bei euch im Norden habe. Das im Moment steht aber nichts an. Ja, so mal abwarten und Tee trinken. Ganz genau. Und du grüßt mir herzlich deinen Seemann. Ja, gut. Und danke und ich werde den Anruf nie vergessen. Das freut mich, lieber Herr. Ja, gut, ich auch nicht. Alles Liebe und viel Glück. Tschüss, ciao. Die mutige Helga war das. Und es geht weiter mit Simon. Simon ist 19. Guten Morgen, Simon. Hallo, Domian. Hallo, Simon. Ja, ich rufe an und zwar habe ich ein Problem. Und das Problem ist, dass ich auf der Arbeit gemobbt werde. Was arbeitest du denn? Ja, ich bin Koch. Ja? Also noch in der Ausbildung, aber ich werde halt auf der Arbeit gemobbt und schikaniert. Was heißt denn das? Warum? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube auch nicht daran, dass es daran liegt, dass ich Auszubildender bin, sondern dass einfach irgendeiner immer der Dumme ist. Und das ist halt nicht nur von den Mitarbeitern, sondern halt auch von den Chefs geht das aus. Und ich werde halt schikaniert. Zum Beispiel sind immer kleine Sachen, aber es ist halt summiert sich. Also von den Chefs und von den Mitarbeitern? Ja. Also von allen? Ja, von allen, ja. Von absolut allen Leuten, die da arbeiten, wirst du gemobbt? Also jetzt aus der Küche halt. Und da gibt's keinen in der Küche, der neutral ist oder auf deiner Seite steht? Nein, die lassen sich alle mitziehen. Wie lange bist du schon in dieser Küche? Knapp 2 Jahren. Und wie lange geht das schon so? Seit 2 Jahren. 2 Jahren, ja. Also von Anfang an? Ja, also nach den ersten 2 Wochen, wo ich da war, hat das angefangen. Was machen die denn? Das sind immer so kleine Sachen. Die machen zum Beispiel mit Absicht Sachen dreckig, obwohl es nicht nötig tut, und sagen dann, ich soll sie abwaschen. Das sind halt so kleine Sachen. Oder es ist abends. Dass es dann so ist, dass sie sagen, sie haben abends was vor und ich soll dann bitte Spätdienst machen, damit ich teilweise 15, 16 Stunden in der Küche. Mhm. Das ist halt, ich bin zwar 19, aber das sind halt trotzdem keine humanen Arbeitszeiten. Nein, natürlich nicht. Morgens um 7 anfängt und abends um 11 aufhört. Ja, das geht natürlich nicht. Das macht mich halt echt kaputt und seitdem wirklich ganz schön depressiv. Wie wehrst du dich denn? Ich kann mich nicht wehren, weil für jedes Mal, wo ich versuche, mich zu wehren, wird das Ganze noch schlimmer und sagen, dafür machst du jetzt das und das und machst heute Abend Spätdienst und tust jetzt das und das. Und also deswegen stecke ich das inzwischen einfach so weg und das macht mich halt ganz schön depressiv. Verstehe. Also die Chefs machen es genauso, die Chefs in der Küche, meinst du? Ja. Arbeitest du in einem Hotel? Ich arbeite in einem Hotel, ja. Ja. Da gibt es dann ja auch noch höher geordnete Chefs. Genau, aber die kriegen das nicht so mit und mit denen habe ich auch fast keinen Kontakt. Da möchte ich auch mich nicht dran wenden, weil mir das recht peinlich ist und ich möchte eigentlich auch mit denen nicht drüber sprechen und ich sage mir halt auch, ich habe es jetzt zwar noch nur noch ein Jahr und ich habe das fast geschafft, aber ich will das halt durchgehen. Das Problem ist halt auch, dass das eigentlich mein Beruf war, dass das meine Leidenschaft war und dadurch ist mir die Lust echt vergangen. Seitdem bin ich halt depressiv und seitdem habe ich auch angefangen zu kiffen und das ist halt echt alles ganz schön schwierig. Ist das ein großes Hotel? Es ist mit 80 Zimmern. Es ist ein Familienbetrieb. Ach so, es ist sogar ein Familienbetrieb. Ja. Das heißt, es gibt einen Oberchef, dem das Hotel sogar gehört. Genau, ja. Simon, dann rede mit diesem Mann. Das finde ich vollkommen legitim. Wenn du jetzt schon 2 Jahre das aushältst. Ja. Und das so haarsträubend ist, wie du mir gerade geschildert hast, dass wirklich alle Das ist ja halt ungewöhnlich. Meistens gibt's ja dann doch noch ein paar, die so auf der Seite, auf deiner Seite stehen müssten. Ja. Aber es ist nicht so. Das ist nicht so, weil es sich alle mitziehen lassen. Und so. Keiner möchte sich gegen die Chefs oder gegen die anderen stellen. So. Und dann finde ich, dass man sich irgendwann auch wehren muss. Mhm. Das kann man eine Weile hinnehmen, das verstehe ich. Mhm. Man geht auch nicht gerne nach oben petzen. Das sollte man auch nicht machen. Da bin ich genau auf deiner Seite. Aber irgendwann ist das Maß voll. Und irgendwann muss man sagen, es reicht. Ich habe genug runtergeschluckt. Okay. Und es ist mein Traumjob. Ich habe das mit Leidenschaft angefangen und die haben mir alles versaut. Macht mich echt kaputt, weil es war mein Traumberuf und es vergeht mehr und mehr mit jedem Tag, die du hier mit schlechtem Gefühl zur Arbeit und komm abends wieder und fall nur noch ins Bett, weil bei mir gar nichts mehr geht. Wie viel arbeiten denn da in der Küche? Da arbeiten 9 Leute. Ja gut, das ist wirklich nicht so viel. Nee, und das ist halt wirklich, dass ich dann teilweise wirklich abends allein in der Küche stehe und die Küche putze, wenn alle anderen schon seit 3 Stunden Feierabend haben. Lernst du denn wenigstens was Anständiges da? Das schon, ja. Das schon, also es ist eine gute Küche und auch ein guter... Eine gute Küche, ja, das auf jeden Fall. Und du bist der einzige Lehrling? Ich bin der einzige Lehrling, ja. Ja. Also ganz klar, Simon, ich würde ganz eindeutig an deiner Stelle mich um ein Gespräch bemühen bei dem Oberchef, dem das Hotel gehört. Mhm, okay. Und das ihm auch wirklich so sagen, wie du es mir gerade gesagt hast. Das ist ja völlig überzeugend. Und wenn der Mann ein bisschen Einfühlungsvermögen hat und ein bisschen Menschenführung kann, wird der kapieren, in welcher Not du bist. Okay. Und wirklich gesagt, du läufst nicht Gefahr, als Petzer dazustehen, wenn du erst nach 2 Jahren dahin gehst. Ja, genau. Und das war, da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, weil ich gedacht habe, was, wenn ich das jetzt anspreche und sich das danach nicht ändert, dann wird das definitiv noch schlimmer. Dieses Risiko muss man immer eingehen, aber ich genau, und deswegen aber in der Regel kuschen die Leute auch, wenn der Oberchef mal ein Machtwort spricht. Okay. Was ist denn das für ein Typ, der Oberchef? Das ist eigentlich ein ganz sympathischer Typ, aber der hat halt jetzt nicht viel mit der Küche zu tun, weil er halt eher mit dem Bürokram macht. Ist schon klar, aber wenn es ein sympathischer Mensch ist, dann hat er auch ein offenes Ohr und wird vielleicht das auch... Glaube ich schon, ja. Denn aber dem ist ja auch daran gelegen, dass es seinen Mitarbeitern eben auch den Lehrlingen gut geht. Na dass klar. die gerne zur Arbeit kommen. Na klar. Das will man als Chef ja. Ja. Deswegen, wenn der dann Machtwort spricht, dann kann es durchaus sein, dass die kuschen und die kapiert haben, das kann man mit dem Simon nicht machen bis zum geht nicht mehr. Also mach es. Klarer Tipp. Ja. Viel Erfolg und viel Glück, Simon. Darf ich dich noch was fragen? Gerne. Kann ich eine Autogrammkarte von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, vielen Tschüss. Dank. Ciao. Tschüss, ciao. Und es geht weiter mit... Ich kann euch vielleicht zwischendurch mal... Ah nee, hier ist der Mike. Mike ist 30. Guten Morgen, Mike. Ja, hallo. Hallo, Mike. Um was geht's bei dir? Ich frage mich, ob ich bisexuell bin, eventuell. Warum fragst du dich das? Weil ich jetzt schon 3-mal sexuelle Erfahrung mit einem Mann gemacht habe, meinem besten Freund. Mhm. Ging das von dir aus? Nee, das hat sich so aus Gesprächen heraus ergeben, sage ich mal. Ist der beste Freund, ist der bisexuell? Oder nee, auch nicht. Also wir sind beide verheiratet. Ja. Schon länger in wirklich ganz glücklichen Beziehungen, die auch gut funktionieren. Mhm. Und haben auch beide überhaupt keine bisexuellen oder schwulen Tendenzen oder sowas, sage ich mal. Und auch keinerlei Erfahrungen irgendwie aus fernen Zeiten? Das war bei ihm halt so. Also er hat in seiner Pubertät, sage ich mal, so Experimente gemacht und hat sich mal irgendwie mit einem Freund aus der Nachbarschaft getroffen und da ist wohl mal irgendwie was passiert und da hat er sich irgendwann mal so dran zurückerinnert, als wir über Sex und verschiedene Konstellationen, Dreierkonstellationen und sowas gesprochen hatten und da sagt er halt, ja, er hatte halt mal was mit einem Mann, aber das ist halt schon ewig her in seiner Kindheit gewesen und das fand er ganz spannend und dann haben sich da halt so viele Gespräche ergeben rund um das Thema. Und das fandst du denn auch spannend? Das fand ich dann auch spannend und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, also eigentlich, wir sind jetzt beide irgendwie nicht schwul angehaucht oder so, aber wir fanden das aus diesen ganzen Gesprächen dann so spannend, dass wir gesagt haben, das könnte man ja eigentlich mal irgendwie ausprobieren vielleicht. Und das hat dir gefallen? Das hat uns beiden gefallen, ja. Wie oft habt ihr es ausprobiert jetzt? 3-mal insgesamt. Ist ja auch in gewisser Weise eine Form des Fremdgehens deiner Frau gegenüber, ne? Um es mal gleich zu sagen. Ja, haben wir beide drüber gesprochen. Mhm. und uns auch ganz bewusst gemacht und haben aber für uns entschieden, dass das im Prinzip ganz unemotional ist, dass wir es jetzt so nicht als Fremdgehen für uns empfinden und ist ja auch also nicht mit einer anderen Frau, sondern mit dem gleichen Geschlecht haben wir irgendwie das für uns nie so empfunden. Also ja. Na gut, also dein Problem ist jetzt nicht die Frage des Fremdgehens, sondern die Frage, was bin ich eigentlich? Ne? Welche sexuelle Identität habe ich eigentlich? Genau, also es ist zum Beispiel so, wir haben uns auch nie geküsst oder so. Also wir haben uns getroffen und haben dann im Prinzip Verkehr gehabt. Aber wir haben uns nie geküsst, wir haben uns nicht gestreichelt oder gekuschelt oder irgendwie solche Sachen. Und es geht nur um den genau, Sex. Genau, also es geht im Prinzip rein um die Befriedigung und wir haben das, ganz im Gegenteil, wir haben das als sehr positiv empfunden, dass wir gesagt haben, das ist, man trifft sich, man hat freien Spaß und kann sich gegenseitig befriedigen. Und danach ist man aber nicht böse, wenn der andere plötzlich einschläft oder was weiß ich, man kann den Fernseher anknipsen und ein Automagazin gucken oder sowas. Ja, so machen das die Jungs dann. Richtig. Gut, ihr habt das jetzt für euch so hingebogen, aber natürlich ist es eine Form des Fremdgehens und wenn deine Frau das erfahren würde, würde die wahnsinnig werden und die Frau von deinem Freund natürlich auch. Aber lassen wir das mal so stehen. Ja, Mike, dann es gibt ja eben nicht nur Schwarz-Weiß auf der Welt. Es gibt nicht nur Heterosexuelle und es gibt nicht nur Schwule. Es gibt auch Bisexuelle. Aber innerhalb der Fraktion der Bisexuellen gibt es auch ganz viele Schattierungen. Da gibt es Bisexuelle, die sich auch durchaus, also jetzt in deinem Fall, von Mann zu Mann verlieben könnten, die auch Zärtlichkeiten austauschen könnten. Ja. Dann gibt es Bisexuelle, wahrscheinlich zählst du eher dazu, die an der reinen, puren Sexualität nur interessiert sind. Ja. Die haben keinen Bock, einen Kerl zu küssen. Die haben versucht mich dann auch selber so ein bisschen zu beobachten, ob ich auch andere Männer da interessant finde. Und das war aber gar nicht so. Also ich gucke weder anderen Männern hinterher oder finde das irgendwie mit anderen spannend. Also ich kann mir das tatsächlich nur mit dieser einen Person vorstellen, weil da halt Vertrauen ist. Vertrauen da ist, genau. Klar, verstehe. Und ansonsten eigentlich mit gar keinem. Ich hab meine allererste bisexuelle Erfahrung auch mit meinem allerbesten Freund damals gemacht. Und das war genau wie bei dir. Ich habe null auf andere Männer geguckt. Sondern das war in dem Schutzraum unserer Freundschaft hat das stattgefunden. Ja. Und hab mich auch null als schwul oder dergleichen damals gesehen, sondern ich hab halt Sex mit meinem Freund gehabt, weil ich den auch sehr mag und wir vertrauten uns, wir wussten, was los ist. Aber es ist natürlich eine Form der Bisexualität, ja. Okay, verstehe. Aber da wir alle immer dazu neigen, uns in Kästchen packen zu wollen. Da sind die Schwulen, da sind die Heterosexuellen, vielleicht gibt's auch noch so plump die Bisexuellen, die dann sowohl alles mit Frauen sowie auch alles mit Männern machen. Aber wir brauchen doch gar keine Kästchen. Dann hast du halt diese kleine Nuance in dir, die jetzt sich so wiedergibt, wie du das gerade von deinem Freund mit deinem Freund beschreibst. Dann akzeptier es ganz einfach so und es ist so. Das einzige Problem, was ich sehe, ist halt dieses die Fremdgeschichte, aber das müsst ihr für euch regeln. Was deine Identität anbelangt, würde ich mir keinen großen Kopf machen. Ja. Ich habe das nur immer mal so hinterfragt und wollte mal wissen, irgendwie, wie man das vielleicht so einschätzen kann. Weißt du, mich hat das damals, als ich in der Situation war, mich hat das in eine große Krise gestürzt. Weil ich dachte, bist du jetzt schwul oder was ist mit dir los? Aber das ist ja Blödsinn, dass man in so eine Krise gestürzt wird. Man kann es doch einfach so nehmen, wie es ist. Wenn man halt in eine kleine Facette Bisexualität in sich hat, dann hat man es halt und es ist gut so. Ja, da hatte ich vor dem ersten Mal auch so ein bisschen Angst vor, auch dass es danach dann irgendwie komisch sein könnte in der Freundschaft oder so, dass sich was verändert. Aber das war zum Glück gar nicht so. Also es war hinterher alles genau wie vorher. Ja. Wir sind am nächsten Tag zum Frühstück gegangen, als wäre nichts gewesen. Und ja, das zeigt, dass die Freundschaft solide ist und dass die euch nichts anhaben kann. Mike, also ich hab keine Bedenken. Okay. Also was die Identität anbelangt. Alles Gute wünsche ich dir. Wir müssen Schluss machen. Ja, danke. Tschüss, Mike. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Patricia Unger. Nochmal vielmals bitten wir um Entschuldigung, dass es so spät heute war. Morgen heißt das Thema Schockmomente und ich möchte gerne mit euch über etwas sprechen, etwas sehr Dramatisches, was ihr in eurem Leben schon erlebt habt oder was ihr erfahren habt. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht war es ein Verbrechen, vielleicht hat euch jemand eine schlimme Nachricht übermittelt, was auch immer. Was waren Schockmomente, die schlimmsten Schockmomente in eurem Leben? Ihr könnt ab 0 Uhr morgen anrufen unter der bekannten Nummer und gerne während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.